Dies ist unser Buch, das mit der Wahrheit gegen euch spricht. Wir ließen alles niederschreiben, was ihr zu tun pflegtet.